Kundgabe 5064. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.02.1951. Freude Gottes an der Liebe seiner Kinder. Ich habe wahrlich meine Freude an der Liebe meiner Erdenkinder zu mir und bin stets bereit, diese Liebe zu mir immer mehr zu entfachen, weil dies auch für meine Kinder vermehrte Seligkeit bedeutet, wenn sie sich mir stets mehr und mehr verbinden und den Beweis meiner Gegenliebe empfangen, dass sie mich hören, dass sie meine Stimme in sich vernehmen, als köstlichstes Geschenk. Nur die Liebe bereitet Seligkeit, und darum muss sie auch in euch entzündet werden. Es muss ein Feuer in euch aufflammen, das Licht verbreitet. Es muss euer Herz verlangen nach der Vereinigung mit mir. Denn das ist Liebe, dass ihr den Zusammenschluss mit mir ersehnet. Jedes Erdenkind, das mich anerkennt als Schöpfer und Vater von Ewigkeit, will auch mit mir vereinigt sein und dadurch die Kraft in sich vermehren. Es verlangt unbewusst nach dem Zustand zurück, in dem es sich befand, zu Anbeginn, als es noch in vollster Liebe zu mir stand, als Zeichen seiner Vollkommenheit. Aus diesem Zustand ist es freiwillig herausgetreten. Es kündigte mir seine Liebe. Es wandte sich von mir ab und wurde unselig, da nur die Liebe wahre Seligkeit bereiten kann. Ich aber möchte euch wieder reinstes Glück geben. Ich möchte euch die Wonnen meiner Liebe verkosten lassen, die aber auch eure Gegenliebe fordert, um wirksam sein zu können. Ich möchte eure Herzen erregen, dass sie mir entgegenschlagen. Ich allein möchte eure Sinne gefangen nehmen. Ich möchte, dass jeder Gedanke von euch nur mir gilt, dass ihr mir entgegendränget und mir eure Herzen darbietet. Ich möchte euch besitzen, voll und ganz und bis in alle Ewigkeit. Darum will ich, dass ihr die Liebe zu mir aufflammen lasset, dass ihr alle eure Gedanken mir zuwendet, dass ich euch das Begehrenswerteste bin, dass ihr mich suchet allen Ernstes und so ihr mich gefunden habt, mich nimmer auslasset. Ich will, dass Herz und Gemüt zu mir hindrängen und dass ich selbst meine Liebe in euch ausstrahlen lassen kann, um euch zu seligen Wesen zu machen. Und darum werbe ich unausgesetzt um eure Liebe und freue mich über ein jedes Kind, das sich von mir emporziehen lässet an mein Herz. Und meine Vaterliebe lässet niemals wieder von sich, was sich einmal freiwillig ihm ergeben hat. Amen.